Erster Gott sprach zu Hosea, dem Sohn von Beri. Das war zur Zeit der Könige Usia, Ahas und Hiskia. Auch Jerobeam, der Sohn von Jos, war König. Zweiter Gott sagte zu Hosea, heirate eine Frau, die nicht treu ist. Bekomme Kinder mit ihr. Das Volk verlässt Gott und folgt ihm nicht mehr. Dritter Hosea heiratete Gomer. Sie war die Tochter von Diblaim. Sie bekam einen Sohn. Vierter Gott sagte, nenne ihn Jezreel. Bald bestrafe ich die Familie von Jehu. Ich beende das Königreich von Israel. Fünfter an diesem Tag zerbreche ich die Kraft von Israel im Tal Jezreel. Sechster Gomer bekam eine Tochter. Gott sagte, nenne sie nicht geliebt. Ich zeige Israel keine Liebe mehr. Ich vergebe ihnen nicht. Siebter aber ich zeige dem Volk Juda Liebe. Ich rette sie. Ich benutze keine Waffen und keine Pferde dafür. Achter Gomer bekam noch einen Sohn. Neunter Gott sagte, nenne ihn nicht mein Volk. Ihr seid nicht mein Volk. Ich bin nicht euer Gott.